Jesus, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen, und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden. Richte unseren Sinn auf das Ende hin. Ordne unseren Gang, Jesus, lebenslang führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe an.